Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben Dienstag, den 10.11.2020, 18 Uhr und 13 Minuten. Boah, heute gab's beinahe Schlägerei im Aldi. Also, boah, die Leute, die flippen ja alle aus, ne? Das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, ich war heute im Aldi. Zweimal sogar. Und heute Morgen Kaffee holen und heute kurz, ich glaube es war 16.30 Uhr, 17 Uhr, nochmal ein bisschen Whisky Cola holen. Ja, und dann an der Kasse, ne? Da etwas rumgefallen. An der Kasse musste ich husten. Oder kurz vor der Kasse. Und vor mir so eine dicke, hässliche Alte. Können Sie mal in die andere Richtung husten? Hier ist ein Streifen auf dem Boden. Halten Sie mal Abstand. Und dann habe ich dann meinen Kölsche Dialekt rausgehauen. Jetzt hören Sie mal zu, ja. Wenn Ihnen das zu spät ist zum Einkaufen. Oder wenn jemand hustet, ne? Nee, andersrum. Wenn jemand hustet, ne? Dann gehen Sie doch einfach mal später einkaufen. Ah, Abstand halten, Abstand halten. Sie ist voll ausgeflippt, ne? Und dann hatte ich gesagt, ja gut, dann gehe ich mal ein bisschen zurück. Aber hinter mir, da steht noch so ein Fruchtfliegenbestäuber, der macht einfach keinen Platz. Da faucht er mich an. Ja, dann bleiben Sie doch zu Hause. Und dann habe ich dann mit meinem Kölsche Dialekt, ey, haben wir heute Morgen etwa harten Stuhlgang gehabt? Dann bleiben Sie doch zu Hause. Boah. Also, das regt mich auf. Also, Sache. Einmal husten und alle springen so zur Seite. Ne? Ich hatte ja, wo Corona angefangen ist, hatte ich noch so Pillen von Halloween. Dann hatte ich mir die so aus Spaß in den Mund getan, ne? Und dann die zerbissen und dann auf dem Fußboden. Ihr hättet mal sehen müssen, wie die Leute zur Seite gesprungen sind. So. Nee, aber da muss ich wirklich sagen, also wenn die Leute in der Aldi ausflippen, da bekomme ich harten Stuhlgang von, ne? Gut, in diesem Sinne, ne? Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, wünsche euch noch allen eine angenehme Abend. Und später natürlich süße Träume. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.